Meine Lippen schmecken Kippen und die Lunge wird geteert. Deine Clique will mich ficken, doch der Junge wird verehrt. Ich lebe in dieser Fächerstadt, den Boden voll mit Bechern. Fuck, ich lächle grad, doch in mir drin hab ich die ganzen Stecher satt. Überall nur Crackheads, keiner checkt es. Überbringe Rap-Tracks, die euch alle wegätzt. Ich seh Jugendliche kippen sich den Alk rein. Hier habt ihr ein Centstück, nehmt euch den Tag frei. Ihr lebt Tag ein, Tag aus im Highlife. Ich steh im Park auch bei Mondschein im Nightlife. Und seh Harzer, die Pfandflaschen sammeln oder sie gehen einfach anschaffen, ohne rumzugammeln, jedoch zwecklos. In den öffentlichen Drecksklos seh ich Dreckshose, weniger wird als ne Backstoß. Was da los? Leben und leben lassen, muss mich nicht damit befassen, ich fick euch auf Beats in Massen. Merkst du, wie ich das Lied hier rock? Das ist so derb, Dude. Die Rap-Szene kotzt, ich brauch'n Beat und ich schieb übertrieben den Kopf wie auf Speed, denn ich lieb einfach diesen Job. Merkst du, wie ich das Lied hier rock? Das ist so derb, Dude. Die Rap-Szene kotzt, ich brauch'n Beat und ich schieb übertrieben den Kopf wie auf Speed, denn ich lieb einfach diesen Job. Du warst ein Biggie-Fan, jetzt kennst du Tricky M. Bin in der City Dam und schon blitzt die Cam. Ich verlange nicht mal Kohle für die Mucke, die ich mache. Und sie ist viel besser als das, was ich von euch kannte. Ich bin signifikant für das Stigmata Land. Ich fick dir so sick mit dem Dick den Verstand und komm rein ins Geschehen, kann den Scheiß nicht mehr sehen. Ich muss mir wieder eine neue Brille kaufen gehen, denn ich leide extrem. Sind wir in einem Punkstar, die da Drogen nehmen? Das macht diese Junk stark und wer hier noch Angst hat, kann sich verstecken. Doch die Blutjungen rappen aus den ganzen Blutstätten und man kann an Blut lecken. Aber keiner schafft das, was ich so vollbracht hab. Karlsruhe Standard, hier mal ein Foto, ein Freestyle für unterwegs. Was ich in den Tracks rap, keiner versteht's. Merkst du, wie ich das Lied hier rock? Das ist so derb, Dude. Die Rap-Szene kotzt, ich brauch'n Beat und ich schieb übertrieben den Kopf wie auf Speed, denn ich lieb einfach diesen Job. Merkst du, wie ich das Lied hier rock? Das ist so derb, Dude. Die Rap-Szene kotzt, ich brauch'n Beat und ich schieb übertrieben den Kopf wie auf Speed, denn ich lieb einfach diesen Job. Raus in die Großstadt und fall schon in Ohnmacht. Es zog fast an mir, als sei ich bloß wieder boshaft. Ich tob fast, denn ich hab das Glück hier, dass ich im Lotto gewinne. Doch den Lottoschein verliere, bin fast wie ein Eremit. Ich brauche nur ein Beat, der Rest ist Fantasie, wie man sieht. Und es fließt sogar Dutzende G's. Schütteln ihren Kopf, denn sie ernten Pech. Ich packe mir das Glück jetzt am Schopf. Deine Tracks sind ein Flop, du lebst in dem Loch. Meine Raps sind der Stoff aus der Seele und sie kocht. Du hast dir zu viel erhofft. Guck, wie du scheiterst, weiter ihr Neider. Weint so wie Weiber, aber leider muss ich euch gestehen, dass ich weiter mache, denn so bleibe ich bestehen. Scheiß auf Kinderreime, so wie Enemene Miste. Was ich Kindern zeige, ich finger nicht, ich fiste. Merkst du, wie ich das Lied hier rock? Das ist so derb, Dude. Die Rap-Szene kotzt, ich brauch'n Beat und ich schieb übertrieben den Kopf wie auf Speed, denn ich lieb einfach diesen Job. Merkst du, wie ich das Lied hier rock? Das ist so derb, Dude. Die Rap-Szene kotzt, ich brauch'n Beat und ich schieb übertrieben den Kopf wie auf Speed, denn ich lieb einfach diesen Job.